Kapitel 86. David kann ein paar Sekunden nichts sagen. Dann sagt er: Kim, ich habe mich in dich verliebt. David sieht Kim tief in die Augen. Aber ich habe ein kleines Problem. Du bist eine mysteriöse Frau. Du hast ein Geheimnis. Was ist dein Geheimnis? Kapitel 87. Kim sagt nichts. Sie sieht plötzlich ernst aus. David fragt: Du hast ein Geheimnis, oder? Ja, ich habe ein Geheimnis. David sagt: Sag es mir. Ich muss es wissen. Das Geheimnis ist hart. Aber ich denke, dass man es akzeptieren kann. David drückt Kim an sich. Bitte, sag es mir. Kapitel 88. Kim kann einige Sekunden nichts sagen. Dann sagt sie: Ich komme aus einer alten Familie. Und? Ich komme aus einer sehr alten Familie. Meine Familie hat früher Sachen gemacht, die nicht gut waren. Was? Kim kann wieder nichts sagen. David sagt: Kim, ich liebe dich, aber ich muss das Geheimnis wissen. Früher war es anders, aber heute ist es nicht mehr so. Was? Kapitel 89. Kim sagt: Heute sind wir zivilisiert. Wir haben keine Probleme mehr mit den alten Sachen. Wir können normal leben. Ich verstehe nicht. Ja, wir sind ganz normale Menschen. Wir haben nur noch ein paar alte Attitüden. Wir trinken Bloody Mary. Wir lieben die Nacht. Wir essen blutige Steaks. Kim, was ist dein Geheimnis? Kim sieht David tief in die Augen. Dann sagt sie: Ich komme aus einer Familie von Vampiren. Kapitel 90. Was? David geht einen Schritt zurück. Er ist total schockiert. Kim ruft: David, das ist wirklich kein Problem. Wir sind jetzt zivilisiert. Wir tragen nur noch schwarze Kleidung. Wir gehen in Nachtclubs. Wir hören Grufti-Musik. Wir gehen nachts um 5 Uhr zu McDonald's. Das ist alles. Wirklich? David, ich liebe dich auch. Du musst mir vertrauen. Ich habe lange auf einen Mann gewartet, der das versteht. Einen normalen Mann. Keinen Mann aus einer Familie von Vampiren.